Dialoge Seite 179. Du siehst daraus, dass bei mir der Zwang keine Rolle spielt. Ich nehme meine Hauptstütze dort, wo sie heute jedermann nimmt, im Rechte. Dialoge Seite 180, Montesquieu, im Recht des Stärkeren. Machiavell, das Recht, dem man sich fügen muss, ist immer das Recht des Stärkeren. Ich kenne keine Ausnahme von dieser Regel. 15. Dialog, Anmerkung Fleischhauer. Derselbe umfasst die Seiten 180 bis 192 und handelt vom Wahlrecht. Laut der von Joly selbst verfassten Textüberschrift ist der Inhalt Schwierigkeiten, die man bei Anwendung des allgemeinen Wahlrechts vermeiden muss. Die Bestellung der Vorsitzenden aller gewählten Verwaltungskörperschaften muss der Wahl entzogen sein. Man muss die Kandidaten durch einen vorausgehenden Eid binden. Die Wähler dürfen nicht die Möglichkeit haben, sich Berufsverabredung über ihre Stimmabgaben zu vereinigen. Sie dürfen nicht in geschlossenen Versammlungen abstimmen. Unterdrückung der Listenwahl, Zerlegung der Wahlkreise überall dort, wo sich eine Opposition fühlbar macht. Wie man die Stimmen gewinnen kann, ohne sie direkt zu kaufen, von der Opposition in den Kammern, von der parlamentarischen Strategie und der Kunst einen Beschluss aufzuheben. Dieses hübsche Programm, durch das das Wahlrecht zu einem Scheinrecht wird, findet in den Protokollen kein Gegenüber. Weiter im Text.